Nordwestradio. Studio Nordwest. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Kleinspin. Guten Abend. Alles, was wir wissen und können, müssen wir zuvor oft recht mühevoll lernen. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Bildungsinhalte und PISA gewinnt diese eigentlich triviale Tatsache zunehmend an Bedeutung. In der Debatte wird gefordert, im Schulunterricht die Behandlung von Inhaltswissen zugunsten der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lernstrategien zurückzustellen. Doch geht eine solche Forderung nicht in die Irre? Denn in vielen Fächern sind Lern- und Denkstrategien untrennbar mit den jeweiligen Inhalten verbunden. Das unterstrich unlängst Professor Elsbeth Stern vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Dort und im Rahmen ihres Lehrstuhls an der Technischen Universität Berlin beobachtet sie seit vielen Jahren die Lernprozesse von Kindern. In einem Vortrag am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst hat sie an Beispielen aus Mathematik und Physik gezeigt, wie inhaltliches Wissen und Lernstrategien ineinander verschränkt sind. Im Rahmen der Reihe Wissenschaft im Radio können Sie heute Auszüge aus diesem Vortrag und ein Interview hören, das ich mit der Wissenschaftlerin geführt habe. Schule, sondern für das Leben. Sicher wissen Sie, wie dieser Satz weitergeht, aber was nehmen wir denn nun wirklich mit ins Leben? Von vielen Dingen, die wir in der Schule gelernt haben, ist oft nur noch eine vage Vorstellung geblieben, eine Ahnung, dass wir mal etwas davon gehört haben. Bildungsforscher fragen seit einigen Jahren, ob das eigentlich so sein muss. Ob das kurzfristige Lernen für die Schule nicht auch ein Ergebnis der Lernsituation selbst ist. Die Bildungsforscherin Professor Elsbeth Stern vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin fordert ein radikales Umdenken. Im Studio Nordwest hören Sie heute Auszüge aus einem Vortrag und ein Gespräch mit der Wissenschaftlerin. Zunächst habe ich Sie nach Ihren Arbeitsschwerpunkten gefragt. Meine Schwerpunkte sind eigentlich Fragen des Wissenserwerbes. Wie kommt es, dass wir irgendwann naturwissenschaftliche Gesetze verstehen? Wie kommt es, dass wir komplexe mathematische Gesetzmäßigkeiten verstehen, Strategien wie Differentialrechnung und Integralrechnung? Welcher Weg führt dahin? Sowas fällt uns ja nicht von einem Tag auf den anderen zu. Wir brauchen Jahre, um das zu können. Ich frage mich vor allen Dingen, wie muss Wissen immer wieder verändert werden, damit es irgendwann auf eine höhere, komplexere Stufe umgeschrieben werden kann? Wie kommt man also sozusagen von der Addition zur Differentialrechnung? Was muss ich da alles tun? Man hat häufig eine falsche Vorstellung vom Lernen. Lehrer haben das auch, dass das, was sie sagen, direkt vom Schüler aufgenommen wird. Tatsächlich ist ja Lernen ein aktiver Konstruktionsprozess, wo man das, was von außen kommt, an das anknüpft, was man hat. Und wenn man kein adäquates Wissen mitbringt, an das man Neues anknüpfen kann, dann geht eben irgendetwas schief im Lehr-Lern-Prozess. Und das ist ja in der Schule eher die Regel als die Ausnahme. Aber da Sie das gerade ansprechen, was geht denn schief in der Schule? Man kann es nicht pauschalisieren, ja, aber doch. Man kann relativ allgemein sagen, dass die Schüler nur ein oberflächliches Wissen erwerben, dass sie das, was der Lehrer ihnen sagt, auswendig lernen, im besten Fall dann wiedergeben. Aber sie können nicht wirklich was mit dem Wissen anfangen, sie können nicht Probleme damit lösen. Und um das zu können, müsste man sehr viel intensiver und sehr viel aktiver lernen, als das bisher in der Schule der Fall ist. Und man müsste auch früher damit beginnen. Denn es ist ja nicht so, dass die Schüler, wenn sie in der 8. Klasse Physik lernen, bei nichts anfangen. Sie haben sich schon Gedanken darum gemacht, explizit oder implizit, warum ein Schiff nicht untergeht. Nur sind die Ideen, die die Schüler entwickelt haben, natürlich in den meisten Fällen wissenschaftlich nicht haltbar. Aber sie haben sich schon so verfestigt, dass die Schüler die Erklärungen der Lehrer nicht mehr aufnehmen können. Sie wenden sie dann in der Schule an, in der nächsten Klausur, aber sie können nicht wirklich damit etwas anfangen. Zum Beispiel denken Kinder, ein schweres Schiff aus Eisen schwimmt, weil die Luft in dem Schiff es nach oben zieht. Das ist natürlich aus physikalischer Sicht völlig falsch. Aber wenn man bis zum 15. Lebensjahr davon ausgegangen ist, dann kann der Lehrer über Auftrieb erzählen, was man will. Die Schüler haben nichts, an was sie das anknüpfen können. Bei Auftrieb denken sie vielleicht an ihren letzten Bayernurlaub, Almauftrieb. Aber sie wissen nicht wirklich, dass das sozusagen das Kräfteverhältnis im Wasser zum Beispiel widerspiegelt. Der Almauftrieb und das Kräfteverhältnis im Wasser. Die Bildungsforscherin Elsbeth Stern. Sie hat in verschiedenen Aufsätzen und Büchern darüber berichtet, wie Kinder Wissen erwerben. Doch wie kommt sie zu ihren Daten, wenn sie nicht monatelang selbst die Schulbank drücken will? Wir machen vorwiegend Laborforschung. Wir wollen wissen, was Schüler mit bestimmten Aufgaben anfangen und wie sie bestimmte Hilfestellungen nutzen können. Zum Beispiel haben Kinder das Misskonzept Drittklässler, also Kinder, die so 8, 9 Jahre alt sind, dass alles, was schwer ist, im Wasser untergeht. Sie konzentrieren sich einseitig auf das Gewicht und nicht auf das Volumen von Gegenständen. Wir denken, es liegt einfach daran, dass Kinder nicht die geeigneten Hilfsmittel haben, die ihnen helfen, einerseits beide Größen sich zu merken und andererseits sie auch zu integrieren. Da kann man ihnen aber helfen, indem man ihnen zum Beispiel Möglichkeiten der Veranschaulichung bietet. Die können sehr aus dem Erfahrungsbereich kommen. Die Balkenwaage, die an die Wippe auf dem Kinderspielplatz anknüpft, wo man auf den beiden Balken jeweils Größen für Masse und Volumen abträgt. Und dann eben sieht, wo der Schwerpunkt anzulagern ist. Aber wie bekommen Sie das raus? Wir bekommen das raus, indem wir Kindern vorher Tests geben. Fragen Sie zum Beispiel, was passiert, wenn ein ganz großer Baumstamm ins Wasser geworfen wird? Und die Kinder sagen dann, ja, der geht unter, weil er so schwer ist. Dann machen wir eben diese Trainings mit den Kindern, bringen ihnen bei, dass man etwas repräsentieren kann, mit Hilfe zum Beispiel der Balkenwaage oder mit anderen Instrumenten. Und dann machen wir einen Nachtest. Und wir haben natürlich auch Kinder, die nicht trainiert wurden, und schauen dann, ob die Kinder, die bei uns trainiert wurden, besser wurden. Und es ist nicht so, dass wir einfach nur abprüfen, ob sie das gelernt haben, was wir ihnen beigebracht haben, sondern der Witz ist ja gerade, dass die Aufgaben, die wir stellen, dass die neu sind für die Kinder, dass sie also nicht an das anknüpfen, was wir ihnen beigebracht haben, sondern das erfordert schon Transferleistung. Und das hatte ja die PISA-Studie vor allen Dingen gezeigt, dass deutsche Schüler nur das können, was ihnen die Lehrer beibringen, aber sie können das Wissen nicht anwenden. Sie haben jetzt ausschließlich Beispiele aus der Physik gebracht. Ist das Ihr Schwerpunkt oder untersuchen Sie auch andere Bereiche? Im Moment ist Physik unser Schwerpunkt. Ich habe über lange Jahre an der Mathematik gearbeitet, insbesondere mathematische Textaufgaben, überlegt, warum manche so schwer sind, andere so leicht sind. Ich arbeite an der Physik, weil das hier sich so vieles integrieren lässt. Man hat ein erfahrungsnahes Problem. Es passiert ja irgendwas in der Umwelt. Man muss es sprachlich beschreiben können. Man braucht Veranschaulichungen. Auch richtige Physiker denken ja vorwiegend in Diagrammen, nicht so sehr in Formeln, sondern sie malen sich auch sehr häufig bei neuen Problemen etwas auf. Das ist eine ganz neue Form der Darstellung, die in unseren Schulen noch vernachlässigt wird. Das sind alles Gründe, warum ich mich mit der Physik beschäftige. Wie Kinder lernen und wie man sie motivieren kann. Damit beschäftigt sich Professor Elsbeth Stern aus Berlin. Nach der nächsten Musik hören Sie Auszüge aus einem Vortrag in Delmenhorst, in dem sie über ihre Forschungen berichtet hat. Nicht für die Schule, sondern für das Leben. So lautet der Titel vom heutigen Studio Nordwest im Nordwestradio. Professor Elsbeth Stern stellt ihre Forschungsergebnisse vor. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Kinder lernen und welche Bedeutung Wissen dabei hat. Lange Zeit war in der Bildungsforschung der Schweizer Psychologe Jean Piaget maßgebend. Er hat sich mit der frühkindlichen Entwicklung und der Ausbildung von Intelligenz auseinandergesetzt. Er ging davon aus, vereinfacht gesagt, dass sich Intelligenz dem Lebensalter entsprechend beinahe von allein entwickelt. Professor Elsbeth Stern widerspricht dem energisch. Piaget ging doch davon aus, dass es generelle Entwicklungsdefizite gibt, dass Kinder noch nicht die allgemeine Abstraktionsfähigkeit entwickelt haben. Das kann man so heute nicht mehr aufrechterhalten. Das möchte ich im Laufe meines Vortrages erörtern, dass Kinder in vielen Bereichen schon sehr abstrakt denken können, in anderen eben noch nicht. Piaget hat auch die Rolle der Umwelt für das Denken für die Intelligenzentwicklung unterschätzt. Natürlich ist er davon ausgegangen, dass ein Kind, das keinerlei Interaktion mit der Umwelt hätte, dass das sich nicht entwickeln kann. Aber er ging davon aus, man braucht nur eine minimale Anregung aus der Umgebung und man würde alle diese Dinge entwickeln, die man eben später braucht, um Mathematik und Naturwissenschaften zu verstehen. So ein bisschen wie der Zusammenhang zwischen Größenwachstum und Nahrungsaufnahme. Wir wissen aus Entwicklungsländern, dass Menschen, die nicht genügend Nahrung in der Kindheit zur Verfügung hatten, dass die nicht so groß werden wie Menschen, die eine optimale Nahrungsversorgung hatten. Aber natürlich über einen Schwellenwert hinaus kann man nicht das Größenwachstum nicht beeinflussen. Da geht es eher in die andere Richtung. Und so ist auch Piaget davon ausgegangen, dass eben Kinder nur eine minimale Anregung aus der Umwelt brauchen und alles andere muss sich mühsam entwickeln. Natürlich gibt es viele reifungsabhängige Lernprozesse. Sauberkeitsverhalten gehört dazu. Bevor sich bestimmte neuronale Verbindungen etabliert haben, ist es nicht sinnvoll, seine Zeit mit Sauberkeitserziehung zu verbringen. Später geht es dann sehr einfach. Die Sprache ist ebenfalls an die Entwicklung gebunden. Man kann Kinder noch nicht dazu bringen, den Konjunktiv richtig zu bilden. Auch Zielbildung, sich langfristige Ziele zu bilden, ist an die Entwicklung gebunden. Also die Schule hat mit natürlicher geistiger Entwicklung wenig zu tun. Schule musste man etablieren, weil vieles eben nicht von selber gelernt werden kann, sondern man muss hier angehalten werden mit Hilfe von Mentoren, von Lehrern. Die Natur verfolgt generell andere Ziele als die Kultur. Die Natur hat uns mit der Fähigkeit ausgestattet, uns ein warmes Plätzchen, wo es Futter gibt, zu suchen, wo wir unsere Nachkommen zeugen und aufziehen können. Aber mehr hat die Natur erstmal auch nicht gegeben. Sie hat höchstens die Voraussetzungen gegeben dafür, dass wir eben all das entwickeln konnten, was wir heute Kultur nennen. Aber man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass das menschheitsgeschichtlich sehr jung ist und dass man sich deshalb bei der Entwicklung im Kindesalter nicht auf die Natur verlassen kann, sondern wirklich hier nachhelfen muss, wenn man möchte, dass das im kulturellen Kontext entstandene Wissen weiter genutzt wird. In welcher Weise man hier nachhelfen kann, wie man Kinder anregen kann, sich mit inhaltlichen Fragen zu beschäftigen, das hat Professor Stern in ihrem Vortrag auf drei Ebenen erläutert. Auf der Ebene der Zeitökonomie, der Gehirnentwicklung und des Wissenserwerbs. Ihr Hauptinteresse richtet sich dabei eindeutig auf den dritten Punkt, den Erwerb von Wissen. Die erste Frage, Zeitökonomie. Kinder könnten deutlich mehr lernen, wenn man den Schulstoff einfach vorverlegen würde. Eine zusätzliche Fremdsprache wäre dann ebenso möglich wie eine größere Themenvielfalt in den Naturwissenschaften. Das ist teilweise richtig. Wir sind in Deutschland ziemlich zurück. Ich habe gerade meine Vergleichsuntersuchung mit der Slowakei in Mathematik durchgeführt. Die haben bereits in der zweiten Klasse Multiplikation. Und dass man bei uns nur den Zahlenraum bis 100 in der ersten Klasse behandelt, das ist keinesfalls ein Naturgesetz. Ich kann mich erinnern, dass wir noch in meiner Schulzeit viel mehr behandelt haben. Trotzdem ist das Argument der Zeitökonomie im Moment eher sekundär. vor dem Hintergrund, dass das Wenige, was eigentlich in der Schule im Moment angeboten wird, nicht mal gelernt wird. Bevor wir eine zusätzliche Fremdsprache fordern, sollten erstmal die Fremdsprachen, die unterrichtet werden, richtig gelernt werden. Bevor wir fordern, noch mehr Themen im naturwissenschaftlichen Unterricht, müssen wir sicherstellen, dass nicht wie bisher der Physikunterricht an 90% der Schüler völlig vorbeirauscht, auch auf dem Gymnasium. Also Zeitökonomie spielt im Moment als Argumentation einfach noch keine Rolle, weil wir in der Qualität, nicht in der Quantität Aufholbedarf haben. Die zweite Ebene, die in der Bildungsdiskussion eine Rolle spielt, ist die der Gehirnentwicklung. Viele Wissenschaftler setzen sehr stark darauf, dass das Gehirn in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich aufnahmefähig ist. Doch für Professor Stern kann das nicht die wichtigste Ebene sein. Die Tatsache, dass die Menschen relativ problemlos die Muttersprache erwerben können, ist nicht damit zu erklären, dass das Gehirn aufsaugt wie ein Schwamm, sondern umgekehrt, dass es begrenzt ist. Sie wissen, wenn man einem Kind einen schönen komplexen Satz sagt, einem kleinen Kind so unter 3 Jahren, wird es trotzdem nur maximal einen 3-Wort-Satz sagen. Kinder lernen Sprache stufenweise. Egal, was sie an Input kriegen, erstmal haben sie einen Einwortsatz, dann ihren 2-Wort-Satz, dann ihren 3-Wort-Satz. Sie nutzen noch keine Funktionswörter wie Artikel oder Präpositionen. Deklinieren und konjugieren ist noch nicht drin. Sie können mit Ausnahmen nicht umgehen. Und das alles hängt damit zusammen, dass die Aufnahmekapazität noch beschränkt ist. Und das sorgt aber dafür, dass Ordnung im kindlichen Gehirn geschaffen wird. Die Kinder können eben ausblenden, was sie noch nicht verarbeiten können. Und erst wenn sie bestimmte Substantive oder Verben verstanden haben, erst dann machen sie sich an Funktionswörter heran, erst dann ziehen sie Artikel heran. Fremdsprachen lernen wir später nicht mehr fehlerfrei, wenn wir sie in der Schule erst lernen, weil unsere Speicherkapazität schon so groß ist, dass wir uns gleich an die ganzen Sätze ranmachen. Und dann kommt es natürlich zu den Fehlern, die wir machen, selbst wenn wir jahrelang schon eine Fremdsprache gelernt haben. Eine sensible Phase gibt es nachweislich bisher für den Erst- und den Zweitspracherwerb. Jeder weiß, wenn ein Kind das Glück hat, in einem Haushalt mit Personen zu leben, die mehrere Sprachen beherrschen, dann kriegt man die zweite Sprache sozusagen geschenkt, einfach weil sie dann genauso erworben wird wie die Erstsprache. Später im Fremdsprachenunterricht, wenn man schon die volle Kapazität hat, dann kann man diesen stufenweisen Aufbau sich nicht mehr erlauben. Dann macht man immer Fehler, dann wird man, wenn man Deutsch lernt, nie richtig die Fälle konstruieren lernen, selbst wenn man schon einen großen Wortschatz hat. Die Hirnforschung bestätigt eigentlich alle Ergebnisse, die bisher vorliegen, bestätigen, was gute Lehrer schon immer wussten. Nämlich, dass man eine anregende Umgebung braucht, in der die Kinder aktiv etwas konstruieren können, in der nicht einfach nur passiv etwas übernommen wird. Und eines der schönsten Ergebnisse aus der Hirnforschung stammt von Henning Scheich aus Magdeburg, der zeigen konnte, dass sozusagen die Aha-Erlebnisse, wenn man also nach langer Mühsal etwas verstanden hat, dass das einhergeht mit der Ausschüttung von Transmittern, von Botenstoffen im Gehirn, die sozusagen Glückserlebnisse signalisieren. Also man muss etwas verstehen, man muss eine Herausforderung haben und wenn man die bewältigen kann, das macht Menschen glücklich. Und viele unserer Schüler sind wahrscheinlich so unglücklich, weil die Lehrer sich nicht trauen, ihnen richtige Herausforderungen zu geben, an die sie sich wirklich heranmachen müssen. Warum warne ich so davor, einfach so die Hirnforschung zur Rechtfertigung anspruchsvoller Lerngelegenheiten heranzuziehen? Nun, ich befürchte, dass wir in eine Richtung gehen, die in Deutschland sowieso eine starke Tradition hat, nämlich so eine formale Bildungsidee. Wenn man sagt, man muss das Gehirn trainieren, dann heißt es ja auch so ein bisschen egal, was man lernt. Es ist alles wichtig, man muss das Gehirn, so wie beim Joggen, die Muskeln einfach aktiv halten und dann wird es für später aufnahmefähig. Mit dieser Begründung haben deutsche Schüler bis in die Gegenwart hinein Latein lernen müssen. Man ging davon aus, dass Latein das logische Denken fördert, obwohl die lateinische Sprache zwar stark regelgeleitet ist, aber eigentlich mit Deduktion und Induktion wenig zu tun hat. Und die Vorstellung, dass Latein hilft beim logischen Denken, ist noch immer ein Teil der Rechtfertigung dieses Faches. Die Vorstellung, dass man irgendetwas Komplexes und Schwieriges lernen muss, um das Gehirn sozusagen aktiv zu halten, die ist gefährlich, weil sie nämlich etwas in den Hintergrund stellt, was eigentlich entscheidend ist, nämlich das Wissen. Und ich würde befürchten, wenn man sich zu sehr bei der Rechtfertigung anspruchsvoller Lerngelegenheiten auf die Hirnforschung konzentriert, dass es in die gleiche Richtung geht wie die formale Bildung. Und deshalb halte ich natürlich Hirnforschung für wichtig. Aber ich glaube, man muss spezifischer vorgehen, wenn man rechtfertigen möchte, warum wir bereits in der Vor- und Grundschule anspruchsvollere Lerngelegenheiten brauchen. Latein eignet sich nicht als Instrument zum Gehirntraining. Ein Wermutstropfen für alle wackeren Kämpfer für die lateinische Sprache. Doch Professor Sterns Kampf richtet sich nicht gegen das Latein selbst. Ihr Argument zielt vielmehr auf den Erwerb von Wissen, das sie als entscheidenden Schlüssel für das Können ansieht. Der Begriff des Wissens hat manchmal einen etwas negativen Beigeschmack. Wer es nötig hat, Wissen zu erwerben, der ist nicht besonders intelligent. Intelligente Menschen können das kompensieren. Und der deutsche Schüler ist seit Generationen stolz drauf, dass er nie Hausaufgaben gemacht hat und trotzdem ein Zweierabitur gemacht hat. Also Wissen braucht man immer. Wissen ist entscheidend und das wird meine nächste Argumentation sein. Es gibt einen sehr gut etablierten Zweig in der Psychologie, die Expertiseforschung. Da hat man sich angeschaut, Menschen, die wirklich außergewöhnliche Kompetenzen haben in schwierigen Gebieten, theoretische Physiker, Schachspieler, Musiker, die also wirklich etwas können, wie unterscheiden sich die von den anderen Menschen, die sich irgendwie ohne besondere Fähigkeiten durch das Leben mogeln? Und man hat herausgefunden, nur durch eins, durch das fachspezifische Wissen. Natürlich braucht man für viele Bereiche auch Intelligenz. Der theoretische Physiker mit einem Intelligenzquotienten von 90, den wird es wahrscheinlich nicht geben. Schachspieler vielleicht schon eher. Aber wenn jemand, der einen Intelligenzquotienten von 140 hat, nicht ordentlich Wissen erwirbt, dann nützt ihm oder ihr die Intelligenz überhaupt nichts. Und man hat immer wieder zeigen können, wer intelligent ist, kann fehlendes Wissen nicht kompensieren. Umgekehrt kann man durchaus durch zusätzliche Anstrengungen eine nicht so hohe Intelligenz kompensieren und dann auch wirklich auf einem Niveau sein, wo man sich nicht mehr unterscheidet von intelligenteren Experten. Es gibt viele Längsschnittstudien an Schülern, wo man ja vorhergesagt hat, die Leistung in Mathematik, in Deutsch. Man hat also zum Beispiel die Intelligenz in der vierten Klasse erhoben, das Wissen in den Gebieten in der vierten Klasse und hat dann nachher geschaut, wie sind die Kinder in der sechsten Klasse, zum Beispiel in Mathematik, in Deutsch. Und auch hier fand sich immer wieder, Wissen ist entscheidend. Kinder, die aus welchen Gründen auch immer am Ende der vierten Klasse ein gutes mathematisches Wissen hatten, die waren auch in der sechsten Klasse noch gut in Mathematik. Kinder, die intelligent waren, aber kein gutes Wissen in der vierten Klasse hatten, die konnten das nicht mehr aufholen. Also auch hier im Normalbereich zeigt sich, eine gute und systematisch aufgebaute Wissensbasis ist das Nonplusultra. In der Münchner Längsschnittstudie unter Leitung von Franz Weinert habe ich selbst mitgearbeitet. Wir haben die Mathematikleistung der Gymnasiasten in der 11. Klasse vorhergesagt. Ich habe mal geschaut, die Leistung in der 2. Klasse in Mathematik, Intelligenz in der 11. Klasse. Wenn man das vergleicht, haben wir gesehen, wer in der 2. Klasse nicht schon gut in Mathematik war, der hatte keine Chance mehr, egal wie intelligent er war, in der 11. Klasse noch gut zu sein. Da hat die Intelligenz nichts mehr genützt, wenn man nicht eine systematische und gute Wissensbasis aufgebaut hat. Wissen ist also ganz klar der entscheidende Schlüssel zum Können. Und jetzt ist natürlich klar, Wissen kann gut oder schlecht sein. Wissen kann mehr oder weniger hilfreich sein, mehr oder weniger auch brauchbar. Es gibt unbrauchbares Wissen und vieles von dem, was in der Schule gelernt wird und auch später an der Universität und was man in Quiz-Sendungen mitkriegt, ist zwar eine Wissensansammlung, aber wenig hilfreich. Wenn abstraktes Wissen nicht das Wichtigste sein kann, dann stellt sich die Frage, welche Art Wissen in der Schule erworben werden soll. Ihre besonderen Vorstellungen dazu erläutert Professor Elsbeth Stern nach der nächsten Musik. das Mathe zur Thema sur ta peau d'ange. Rêve étrange, j'ai soufflé sur ta frange. Rêve immense de ton regard intense. Dis-moi à quoi tu penses. J'ai si froid. Je voudrais plonger dans tes bras. À qui tu souris, si loin de nous, tu dors tranquille, rêve azur, des fleurs poussent sur les murs. Et les arbres murmurent ton nom. Je suis sûr que t'entends leur chanson. Studio Nordwest im Nordwestradio. Wissen und Wissensvermittlung, das ist unser heutiges Thema. Professor Elsbeth Stern wendet sich gegen abstraktes Wissen, stures Pauken und plädiert für ein Wissen, das weit über die Schule hinaus gebraucht werden kann. Man muss den schulischen Lernstoff so gestalten, dass man möglichst Wissen erwirbt, das man breit einsetzen kann. Ich möchte das mal am Beispiel von Mathematik erörtern. Mathematik schult nicht, wie das auch häufig behauptet wird, einfach das Gehirn, sondern wenn der Stoff gut vermittelt wird, dann erwirbt man breit einsetzbares Wissen, das man in vielen Gebieten anwenden kann. Das Paradebeispiel dafür nutze ich gerne den Graphen einer linearen Funktion, Weg durch Zeit. Geschwindigkeit durch Zeit ist Beschleunigung. In der Ökonomie kann man es auch anwenden. Menge durch Geld ist Stückpreis. Oder aber wieder Physik, Masse durch Volumen ist Dichte. Das sind also verschiedene Inhaltsgebiete, die aber auf die gleiche Weise eigentlich dargestellt werden können. Und auf diese Weise, wenn man also bestimmte Werkzeuge in ähnlicher Weise verwendet, kann man wieder Transfer, kann man die breite Anwendung von Wissen erreichen. Aber man muss natürlich einiges dafür tun. Wenn ich zum Beispiel schon im Mathematikunterricht in der Schule gelernt hätte, dass um das Intelligenzkonzept der Psychologie zu verstehen, man die Normalverteilung verstehen muss, hätte ich vielleicht da auch einen besseren Zugang zu gefunden. Und wenn man das gut vermittelt in der Schule, dann hat man einen Fundus an Wissen vermittelt, sodass man eben nicht nur für die Schule, sondern auch für das Leben lernt. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Frage eingehen, wie sieht es mit aus. Das wird ja im Moment gern gefordert, gar nicht Inhaltswissen, das braucht man sowieso nicht, sondern Schlüsselqualifikationen. Da werden dann genannt Sozialkompetenz, Lernstrategien. Dazu kann man sagen, diese Dinge kann man nicht unabhängig vom Wissen erwerben. Es gibt keine losgelöste Sozialkompetenz. Jemand, der auf einer Party für Stimmung sorgen kann, der muss noch nicht gut sein darin, mit anderen Personen einen Text zu verstehen. Sozialkompetenz im akademischen Bereich heißt etwas ganz anderes als Sozialkompetenz in anderen Bereichen. Und die Art Sozialkompetenz, die man in der Schule fördern kann, die kann man natürlich durch Gruppenarbeit mit bestimmten Inhalten fördern. Aber man fördert sie nicht losgelöst von Inhalten. Und es ist auch nicht sinnvoll, wenn sich der Lehrer vorne hinstellt und Vorträge darüber hält, wie man sich sozial verhält, sondern indem man eben Aufgaben verteilt, sodass Kinder hier vielleicht etwas lernen, was sie übertragen können. Wenn man das so sieht, sind natürlich Sozialkompetenzen auch Wissen, breit einsetzbares Wissen. Ähnlich sieht es aus mit den Lernstrategien. Auch hier darf man nicht den Fehler machen, Lernstrategien unabhängig vom Inhalt zu vermitteln, sondern Lernstrategie gehört zu den Dingen, die lernbar sind, aber nicht direkt lehrbar sind. Man erwirbt dann Lernstrategien, wenn man in einem intelligenten Lernsetting ja richtig herausgefordert ist, Dinge zusammenzubringen, die nicht so direkt als zusammengehörig ausgewiesen sind, wenn man komplexe Texte lesen soll. Aber das ist dann auch wieder Wissen. Es kann nur einhergehen mit dem Erwerb von Inhalten. Also wenn man fordert, nicht nur für die Schule lernen, sondern für das Leben lernen, dann heißt es nicht Sozialkompetenz und Lernstrategien statt Wissen, sondern Wissen in den Mittelpunkt zu stellen, das relativ breit einsetzbar ist, auch über die Schule hinaus. Und das ist sozusagen die Herausforderung für die Konstruktion von Curricula. Bis zu diesem Punkt ließ die Bildungsforscherin Elsbeth Stern die Zuhörer auf die eigentliche Frage ihres Vortrags warten, nämlich wie sich all dies in Wissensvermittlung konkret umsetzen soll. Die Professorin nannte zwei Prozesse, die dafür sorgen, dass Menschen kompetent werden. Und das ist zum einen die Automatisierung des Lernens und zum anderen das Vernetzen von Wissen, das zum Verstehen führt. Die Tatsache, dass man Auto fahren kann und trotzdem mit seinem Beifahrer sprechen kann, liegt eben daran, dass man diese Abläufe, Kupplung treten, Schlüssel rumdrehen, aufs Gas treten, Gang einlegen, dass die so stark aneinander geknüpft sind, dass ich gar nicht mehr mein Bewusstsein brauche, dass sie sich also gegenseitig selber aufrufen, wenn ich ein geübter Autofahrer bin. Der haben wir zu verdanken, dass wir nebenbei auch sprechen können. Der Fahrschüler, der muss sich noch richtig immer selber verbale Anweisungen geben. Dass wir dieses Wort Mississippi Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän so schnell lesen können, liegt daran, dass wir im Gegensatz zu 25% der Hauptschüler, wie die PISA-Studie gezeigt hat, Worterkennungsprozesse in hohem Maße automatisiert haben. Wir müssen uns nicht überlegen, ist das ein M oder ein N am Anfang. Wir wissen ungefähr, dass wenn SCH irgendwo zusammen auftaucht, dass das zusammengehört, einen Laut bildet. Das ist also auch Folge der Automatisierung. Wir haben viel in unserem Leben gelesen und können deshalb sozusagen mit einem Blick auch Begriffe lesen, die wir so noch nie gehört hatten. Wer hingegen diese Automatisierung beim Lesen noch nicht hat und die PISA-Studie zeigte, dass das viele noch nicht so richtig haben, der kann auch Texte nicht verstehen, weil er eben sozusagen seinen Arbeitsspeicher, sein Bewusstsein ja braucht, um die Buchstaben zu erkennen und nicht sich auf den Inhalt konzentrieren kann. Ein Problem bei der Bildungsreform in den 60ern und 70ern war, dass man irgendwann Übungen für langweilig hielt. Einmal eins lernen muss man nicht, man muss nur Dinge verstehen. Und man hat die Tatsache verkannt, dass man etwas nur verstehen kann, wenn man eine wirklich gute Wissensbasis hat, wenn man bekannte Dinge automatisiert hat, sodass die Arbeitsspeicherkapazität für Neues zur Verfügung steht. Im Mathematikunterricht wurde sehr häufig etwas erklärt und dann ging man davon aus, die Kinder haben es verstanden. Stattdessen hätte man noch 20, 30 Aufgaben üben müssen, damit sich es auch wirklich verfestigt, damit man dann wirklich auch etwas versteht. Die binomische Formel, wenn man die auf einen Blick erkennt, dann kann ich eben erst eine Gleichung vereinfachen. Wenn ich nicht sofort weiß, wie ich die reduzieren oder ausweiten kann, dann ist schon wieder ein Teil der Arbeitsspeicherkapazität damit beschäftigt und sozusagen der Blick fürs Ganze, fürs Große ist verloren gegangen. Wir müssen also automatisieren und ein Grund dafür, dass man früh anfangen sollte mit dem Lernen, ist eben, dass Automatisierung Zeit braucht. Der zweite Schritt, der nach Ansicht von Professor Stern für den Aufbau einer intelligenten Wissensbasis notwendig ist, ist das Vernetzen von Wissen. Oder anders gesagt, wie gelingt es, Zusammenhänge zu verstehen? Das ist die Explikation, konzeptuelles Wissen oder Verstehen. Dass man also wirklich eine Sache aus dem FF so beherrscht, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, dass ich sofort die Formel auch dazu aktivieren kann und mir sofort auch 5 oder 6 Situationen vorstellen kann, wo ich die anwenden kann. Dass ich also vernetztes Wissen habe, wo nicht Definitionen einsam im Raum stehen und nur abgerufen werden können, wenn sie erfragt werden, sondern wie ich wirklich damit umgehen kann. Und ich hatte ja Piaget am Anfang stark kritisiert und die Punkte, die ich da genannt habe, sind auch kritikwürdig. In einem Punkt kann man Piagets Arbeit gar nicht hoch genug bewerten. Und das ist der Konstruktivismus, dass Wissen wirklich aktiv konstruiert wird, dass Kinder aus allem, was sie sehen, eben Sinn machen wollen. Es ist auch völlig klar, dass Kinder ja nicht einsehen können, dass der Wal und der Hund sich ähnlicher sind als der Wal und der Haifisch, weil natürlich Wal und Haifisch beide im Wasser leben und es macht, solange man kein anderes Wissen hat, macht es mehr Sinn, Tiere nach dem Lebensraum einzuordnen als nach der Art ihrer Fortpflanzung. Man muss erst verstehen, warum eine andere Kategorisierung überhaupt sinnvoll sein kann. Wenn Kinder sehen, es wird Tag und Nacht und es hängt mit der Sonne zusammen, dann ist es ganz klar, dass sie dieser Sonne sozusagen animistische Kräfte zuschreiben. Sie schenkt uns Licht und nimmt uns das auch wieder weg, so wie das die Eltern auch mit vielen Dingen machen. Oder wenn sie erklären sollen, warum ein Stück Eisen untergeht im Wasser. Ja klar, das Wasser saugt natürlich Dinge nach unten. Sie sehen, wenn in der Badewanne Wasser abläuft, der Strudel zieht es nach unten. Und diese Erklärungen bauen Kinder ständig auf. Es wurde manchmal davon gesprochen, dass man sagt, ja, es gibt konstruktivistisches und nicht konstruktivistisches Lernen. Das ist falsch. Lernen ist immer konstruktivistisch. Man schließt immer aktiv an das an, was man schon hat. Und wie gesagt, wenn man eben nicht das Entsprechende hat, dann geht es eben in eine falsche Richtung. Und wenn man nicht rechtzeitig in der Schule dafür sorgt, dass Wissen in die richtige Richtung geht, dann verfestigen sich eben solche Erklärungen. Später hat man dann nur noch wenig Chancen. Wir wissen inzwischen, dass viele Grundlagen der Mathematik sozusagen angeboren sind, modularisiert. Selbst Tiere, Tauben, Ratten können verschiedene Mengengrößen unterscheiden. Kinder lernen in der Vorschulzeit zählen, ohne dass man ihnen das systematisch beibringen muss. Dazu muss man kein studierter Pädagoge sein. Das reicht, wenn das die Großeltern machen. Das Vergrößern, Verkleinern, Vervielfachen, Aufteilen, all das können die Kinder, aber vieles andere können sie nicht. Zum Beispiel, wenn man ihnen sagt, Hans hat 3 Murmeln mehr als Peter, Susanne hat 5 Murmeln mehr als Maria, dann sagen sie in der 3. Klasse noch sehr häufig, ja, Susanne hat dann auch mehr Murmeln als Hans. Einfach weil sie so komplex dann noch nicht wieder mathematische Modelle aufbauen können. Sie lesen immer nur mehr, aber sie wissen nicht, dass man aus der Kombination dieser beiden Mengenangaben nichts über das Verhältnis von Susanne und Hans schließen kann. Die Großeltern als Mathematiklehrer und was die Schule daraus machen müsste. Professor Elsbeth Stern im Studio Nordwest im Nordwestradio. Zum Lernen braucht man jedoch nicht nur formales, lineares Wissen, sondern auch Symbole als Denkwerkzeuge. Und diese Denkhilfen haben wir der Kultur zu verdanken. Jedes Kind muss sie also erst erlernen. Sie sind nicht natürlich gegeben, sondern kulturell im Laufe der Geschichte geformt. Und das gilt für das Rechnen genauso wie für den Spracherwerb und das Schreiben. Die Römer haben noch ein Zahlsystem entwickelt, das keine sinnvolle Division erlaubte. So intelligent sie auch in anderer Hinsicht waren, ihr Zahlensystem war es nicht. Erst als die Null dann über Indien und Arabien zu uns kam, konnten wir das Zehnersystem entwickeln, das dann die Grundlage für unsere Mathematik überhaupt erst gegeben hat. Wenn das nicht passiert wäre, könnten wir heute alle nicht dividieren. Deshalb ist eben auch klar, diese intuitive Mathematik, die Kinder mitbringen von der Geburt her, von den Genen her, die reicht natürlich nicht aus. Wir gehen in die Schule, um eben die kulturelle Mathematik zu erwerben. Da spielt die Rolle der Null eine große, ist sehr bedeutsam. Und das Problem bei unserem jetzigen Grundschulunterricht ist, dass er vom Verständnis her sehr häufig nur an die sogenannte intuitive Mathematik anknüpft. Die Kinder lernen Addition, da kriegt man mehr, Subtraktion kriegt man weniger. Sie üben auch Rechenstrategien. Aber so intelligente Möglichkeiten, Mengen zu kombinieren oder wie der Dortmunder Mathematikdidaktiker Erich Wittmann sagte, Mathematik als die Beschreibung von Mustern zu verstehen, das lernen sie eben in der Grundschule noch nicht. Man könnte vieles zum Beispiel auch über Textaufgaben schon mal anbringen. Man kann in der Grundschule wahrscheinlich noch nicht Dezimalzahlen oder Bruchzahlen einführen, aber man könnte schon mal Textaufgaben vorgeben, die sich dann einfacher später mit Dezimalzahlen oder Bruchzahlen darstellen lassen. Wenn Kinder eben in der Grundschule mal Textaufgaben zur Multiplikation erhalten, dann erhalten sie eher so die erste Sorte. Es gibt 3 Kinder und jedes Kind soll 10 Bonbons bekommen. Wie viele Bonbons werden benötigt? Stattdessen könnte man eine Aufgabe mal vorgeben, ein Gummiband ist 10 cm lang. Wenn nicht daran gezogen wird, wenn man ganz fest daran zieht, kann es 3-mal so lang werden. Wie lang ist es dann? Diese Aufgabe ist insofern, obwohl sie mathematisch erstmal gleich ist wie die erste, bietet sie viel mehr Möglichkeiten, ein erweitertes Verständnis von der Multiplikation zu vermitteln. Und das fehlt leider eben in unserem westdeutschen Grundschulunterricht sehr häufig. Es gibt Ländervergleiche, da hat man geschaut, wie viele erweiterbare Textaufgaben gibt es in den Ländern, die in TIMSS und PISA ganz toll waren. Ostasien, da ist das Rechenbuch voll von solchen Aufgaben, wo also schon in der Grundschule Aufgaben vorgegeben werden, die dann erweitert werden können. Hier sind die Defizite in unserem Grundschulunterricht, dass man sich in der Mathematik darauf konzentriert, dass Kinder das lernen, was sie sowieso schon können und nicht das, was eigentlich die Kultur zur Verfügung gestellt hat und was schwer ist, wo man wirklich schon Vorbereitungen treffen müsste. Wir müssen einfach früh anfangen mit dem Lernen, damit wir Vorbereitungen treffen können für den späteren Wissenserwerb. Es geht nicht darum, dass die Kinder im Kindergarten schon schreiben lernen, schon Buchstaben lernen. Sie müssen im Kindergarten einfach Sprachspiele machen, damit sie dann in der Grundschule besser mit den Buchstaben zurechtkommen. Also nicht einfach Vorverlegung, sondern vorbereitendes, anknüpfbares Wissen erwerben. Wenn man Grundschulkinder, manchmal auch Erwachsene fragt, schwimmt ein großer Baumstamm im Wasser, er ist so schwer, dass 5 starke Männer ihn nicht hochheben können, dann sagen die meisten Kinder, der Baumstamm geht unter. Ja, warum? Weil er so schwer ist. Manche Kinder sagen aber auch, der Baumstamm schwimmt. Ja, warum? Weil die Luft im Baumstamm ihn nach oben zieht. Also es ist zwar richtig, dass er schwimmt, aber die Erklärung ist natürlich auch nicht richtig. Hier haben eben Kinder auch die Möglichkeit, schon früh zu erwerben, was eigentlich erst Gegenstand der Physik in der 8. Klasse ist, aber dann so formalisiert gebracht wird, dass man damit nicht mehr zurechtkommt. Sie könnten zum Beispiel die Erfahrung machen, dass es so etwas wie Auftrieb gibt. So die Grundlage des Auftriebes ist ja, dass eben Wasser gegen Gegenstände drückt, Gegenstände drücken gegen Wasser. Wie es im Moment aussieht, denken die Kinder bis zur 8. Klasse, dass die Luft Sachen nach oben zieht und dann kommt der Lehrer in der 8. Klasse mit der Formel. Die Formel könnte angemessen sein in der 8. Klasse, aber nur, wenn die Kinder eben das an etwas anknüpfen könnten, was sie schon wissen. Man muss eben Kindern frühzeitig und rechtzeitig anknüpfbares Wissen geben. Natürlich darf man keine Definitionen geben, sondern man muss eben kindgemäße Erklärungen geben. Da muss man manchmal auch ein bisschen von der Wahrheit abweichen. Die Kinder können zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen Masse und Gewicht verstehen. Der theoretische Hintergrund ist noch nicht vermittelbar in der Grundschule. Also spricht man, was nicht ganz korrekt ist, von Gewicht. Aber wir sehen keine Probleme, dass man das dann später korrigieren könnte. An Vorwissen anknüpfen und es in der Schule weiterentwickeln. Das ist die allgemeine These von Professor Stern. Was das in der Praxis heißen könnte und an wen sich die Überlegungen richten, darüber unterhalte ich mich mit der Forscherin noch abschließend nach der nächsten Musik. Thank you. heutigen Studio Nordwest haben wir uns mit Fragen der Wissensvermittlung beschäftigt. Für Professor Stern vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung steht fest, dass sich Erkenntnisse erst über konkretes Wissen und nicht nur über sogenannte Schlüsselqualifikationen vermitteln. Bei allen Lernprozessen müsse an das Vorwissen angeknüpft werden. In einem abschließenden Gespräch wollte ich noch wissen, wem diese Forschungsergebnisse dienen sollen und wie das konkret umgesetzt werden soll. Ich denke, die Wissenspsychologie hat die Aufgabe, im Grunde den Lehrern Reflexionsmaterial zur Verfügung zu stellen. Was in unserer Lehrerausbildung noch fehlt, ist das sogenannte Pedagogical Content Knowledge oder fachspezifisches pädagogisches Wissen. Man müsste mehr, als das bisher der Fall ist, müssten Lehrer nicht nur ihr Fachgebiet kennen und Allgemeines über Pädagogik wissen, sondern sie müssen bezogen auf bestimmte Inhalte wissen, wo die Schwierigkeiten der Schüler sind. Das, was ich schon angesprochen habe, dass eben Schüler sich Gedanken machen, lange bevor der Unterricht beginnt, über bestimmte Ereignisse in ihrer Umgebung, dass sie aber natürlich selbst nicht zu den Erkenntnissen kommen konnten, zu denen Wissenschaftler über mehrere Jahrhunderte gekommen sind. Das müssten sich Lehrer stärker bewusst machen. Dann könnten sie auch verstehen, warum Kinder immer wieder bestimmte Fehler machen, warum sehr häufig die Erklärungen der Lehrer nicht anstinken können, sozusagen gegen die Erklärungen der Schüler. Das ist etwas, was Lehrer in größerem Maße bräuchten. Zum Beispiel müssten sie auch wissen, eine Textaufgabe, eine mathematische, die wird nicht schwer oder leicht durch die Größe der Zahlen, sondern welche Situation beschrieben wird. All dieses Wissen kann man nur in Experimenten herauskriegen. Also man macht Beobachtungen, aber dann muss man unter recht künstlichen Bedingungen schauen, wie lernen Kinder. Das lässt sich nicht eins zu eins auf die Schule übertragen, sondern das muss der Lehrer dann selbst tun. Aber Lehrer müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie Kinder lernen. Zum Beispiel, dass eben Verstehen nicht von einem Augenblick auf den anderen kommt, sondern dass es ein jahrelanger, mühsamer Prozess ist, wo man eben Wissen aufbauen muss, mühsam, aus alten Wissenselementen. Und dass es durchaus auch typisch ist, dass man wieder in alte Erklärungsmuster zurückfällt. Das haben wir auch. Das ist alles ganz normal. Und das müssen Lehrer zum Beispiel wissen, dass es nicht schlimm ist, wenn man mal alte Erklärungen wieder rausholt. Dass man eben einfach nur daran arbeiten muss, dass das Neue sich verfestigt und dass das Alte dann irgendwann einfach an Bedeutung verliert. Also dieses Wissen darum, wie lernen Kinder ganz bestimmte Inhalte. Da sind unsere Lehrer noch nicht gut ausgebildet. Und da können sie, wenn sie unterrichten, auch nur begrenzt Selbstentdeckungen machen. Manchmal machen Lehrer sehr gute Entdeckungen, die uns Psychologen dann auch noch weiterhelfen. Aber meistens ist es natürlich umgekehrt. Wir forschen unter entspannteren Bedingungen. Wir haben nur 4 Kinder. Wir können jedes Kind genau beobachten, was macht es jetzt für einen Fehler und so weiter. Also zum Beispiel Fehleranalysen durchführen, das machen Lehrer viel zu selten. Deshalb wissen sie nicht, warum Kinder bestimmte Dinge falsch machen. Ist das denn, was Sie vorhaben oder was Sie versuchen zu vermitteln, hat das was damit zu tun, dass Sie auch ein Stück weit stärker wieder das Wissen in den Vordergrund bringen, gegen das, was man jetzt ja häufig dagegen gesetzt hat, Schlüsselkompetenz? Unbedingt. Und das Wissen ist nicht so wichtig? Unbedingt. Wissen ist sozusagen die Essenz des Könnens. Ohne Wissen läuft nichts, mit Wissen läuft nicht immer alles gut. Aber was jetzt gefordert wird, Schlüsselkompetenzen, Sozialkompetenzen erwerben, lernen, erwerben, das geht in eine ganz gefährliche Richtung. Man hat zeigen können, dass keine Kompetenz, nichts, was man kann, ohne Wissen geht. Das gilt für hochintelligente Leute genauso wie für weniger intelligente. Wer nicht ganz so intelligent ist, kann vielleicht mit etwas mehr Anstrengung auch eine solide und gute Wissensbasis erwerben. Aber wer intelligent ist und nicht gelernt hat, dem nützt die Intelligenz überhaupt nichts. Also Intelligenz kann fehlendes Wissen nicht kompensieren, umgekehrt geht es schon. Wissen hat einen häufig negativen Beigeschmack. Man sagt, ja, ihr weiß viel, aber kann ich wirklich damit was anfangen? Das kommt durchaus vor. Aber Wissen umfasst ja nicht nur Faktenwissen, sondern Wissen umfasst eben auch Konzepte, Verständnis. Und die Vernetzung von Wissen ist entscheidend. Wenn ich nur einzelne Wissensfetzen habe, wenn ich sage, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, aber nicht mal Geschwindigkeit und Beschleunigung unterscheiden kann, was auch viele Erwachsene nicht können, dann nützt mir mein Wissen, nützt mir dieser Satz überhaupt nichts. Also es geht darum, intelligentes, brauchbares Wissen aufzubauen und nicht einfach so eine Ansammlung von Faktenwissen. Wenn ich mir jetzt versuche, das allgemeiner vorzustellen, was ich aus Ihren Zielrichtungen verstehe, dann ist das ja doch der Versuch zu machen, Kinder bei ihrem Vorwissen sozusagen abzuholen. Aber diese Frage stellt sich doch eigentlich auch für alle anderen Fächer. Natürlich. Also selbst für Musik und Deutsch. Überall. Kinder knüpfen alles an ihr Vorwissen an. Sie machen aus allem Sinn. Lehrer müssen wissen, bei welchem Vorwissen kann ich die Schüler abholen. Und man kann keinerlei Lernfortschritt erzielen, wenn man nicht in der Weise, wie man es gern hätte, an Vorwissen anknüpft. Und wenn Kinder eben Vorwissen nicht mitbringen, dann muss man eben sehr häufig da noch einiges nachholen. Ich verstehe meine Aufgabe nicht so sehr in einer didaktischen Richtung, dass ich sage, ich muss hier Wissen aufbereiten. Das ist eigentlich Aufgabe der Lehrer und der Curriculumsplaner. Da stehe ich gern beratend zur Verfügung. Aber was ich eben gerne hätte, wäre, dass das, was ich so sage, ins Bewusstsein der Lehrer kommt, der Curriculumsplaner, und dass sie selbst sich dann Gedanken darum macht. Nur wenn man schon was mitbringt, dann kann man Neues anknüpfen. Und das Witzige ist ja, je mehr man hat, umso mehr kann man auch anknüpfen. Das war im Studio Nordwest im Nordwestradio, nicht für die Schule, sondern für das Leben. Professor Dr. Elsbeth Stern über Lernen und geistige Entwicklung. Die Berliner Entwicklungspsychologin fragte nach den Fähigkeiten von Kindern, schon früh abstrakte Zusammenhänge zu begreifen, wenn man sie nur bei ihren eigenen Erfahrungen abholt. Das war ein Beitrag im Rahmen unserer Kooperation mit dem Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst. Den dritten Beitrag aus dieser Reihe zu Bildungsfragen senden wir am 2. März. In der nächsten Woche hören Sie an dieser Stelle wieder eine Sendung aus der Reihe Dichter am Meer. Die Welt verschwindet dir. Wasser, Meer und die Suche nach Grenzen. Eine Collage aus Interviews und literarischen Texten. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Thomas Kleinspin. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bis zur nächsten Woche. Die Nachrichten. Es ist 20 Uhr. Schröder und Putin halten an friedlicher Irak-Lösung fest. Blix und El-Baradei loben Fortschritte in Bagdad. Hamburg erkämpft gegen Bayern ein 1:1. Das Wetter meist klar und trocken, Tiefstwerte um minus 4 Grad. Bundeskanzler Schröder und Russlands Präsident Putin haben sich in Berlin gegen einen Militärschlag im Irak ausgesprochen. Wir sehen keine Grundlage für Gewaltanwendung, sagte Putin. Bundeskanzler Schröder machte deutlich, dass die Arbeit der UN-Waffeninspekteure für Deutschland und Russland ausschlaggebend sei. Worauf es mir ankommt, worauf es dem Präsidenten ankommt, ist, dass dieser Konflikt mit friedlichen Mitteln gelöst wird, dass wir wissen müssen, ob der Irak über Massenvernichtungsmittel verfügt oder nicht, und dass die Inspektoren das geeignete Instrument dafür sind, das herauszufinden. Deswegen sind wir gemeinsam der Auffassung, dass sie ihre Arbeit weiterführen müssen und das Kontroll- und Sanktionssystem ausgebaut wird. Und für Deutschland kann ich sehr deutlich sagen, dass wir durchaus bereit sind, all die Mittel, über die wir verfügen und die die Inspektoren wünschen, zur Verfügung zu stellen. Zu einer angeblichen deutsch-französischen Initiative für den Irak-Konflikt machte Schröder keine Angaben. Berichte und Äußerungen über solch ein Papier hatten den Tag über weltweit für Verwirrung gesorgt. Verteidigungsminister Struck hatte bestätigt, dass ein gemeinsamer, konkreter deutsch-französischer Vorschlag existiere. Er wolle dem UN-Sicherheitsrat in der kommenden Woche vorschlagen, die Waffeninspekteure durch Blauhelme zu verstärken. Das französische Außenministerium hat allerdings dementiert, dass es sich um um einen Plan handelt und sprach von Überlegungen. Die UN-Waffeninspekteure wollen im Irak einen Sinneswandel festgestellt haben. Ich sehe, dass sie begonnen haben, ihre Meinung zu ändern, sagte der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde El Baradei. Björn Blaschke. Diesen Sinneswandel macht Baradei allerdings vorrangig für seinen Themenbereich aus. Er habe eine Reihe guter technischer Gespräche über irakische Atomwaffenprogramme geführt. Es müsse aber auf allen Gebieten gleich gut vorangehen und vor allem gleich schnell. Sein Kollege Hans Blix bestätigt auch, dass ihnen die irakische Zeitung wichtige Dokumente übergeben habe. Sie würden in den nächsten Tagen genau geprüft. Es stehe indes fest, dass sie in Zusammenhang stehen mit VX und Anthrax, C- und B-waffentaugliche Materialien, von denen größere Mengen im Irak verschollen sind. Bergungsspezialisten haben im dänischen Kattegat begonnen, das Öl aus dem havarierten Tanker Akushnet abzupumpen. Insgesamt sollen 1.700 der 35.000 Tonnen Öl entnommen werden. Erst dann kann das Schiff in einen Hafen geschleppt werden. Dort soll dann die Unglücksursache herausgefunden werden. Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Dortmund und Stuttgart liegen mit jeweils 8 Zählern jetzt auf dem zweiten und dritten Tabellenplatz. Im Topspiel des Tages hat Bayern München gegen den Hamburger Sportverein 2 Punkte verschenkt. Das Ergebnis 1:1. Jens-Peter Pull. Es war kein großartiges Spiel, das Match des FC Bayern gegen Hamburger Sportverein. Aber am Ende gab es doch eine Riesenüberraschung, denn die Hamburger kamen nach schon verlorenem Spiel in der 90. Minute noch zum Ausgleichstor durch ihren Japaner, durch Takahara. Mit Kopfball war er erfolgreich gewesen und beendete die Serie von Oliver Kahn, der 802 Minuten ohne Gegentor in der Fußball-Bundesliga war. Vor 40.000 waren die Bayern in der 10. Minute durch das 8. Saisontor, ein Kopfball von Claudio Pizarro, mit 1:0 in Führung gegangen. Werder Bremen steht nach der 1:2 Niederlage gegen 1860 München jetzt auf Tabellenplatz 4. Und das waren Radio Bremen Nachrichten mit Sven Kuhnen. Das Nordwestwetter. In der Nacht ist es überwiegend klar, bei Tiefstwerten um minus 4 Grad. Morgen ist es meist heiter und trocken. Bei Höchstwerten um 5 Grad weht schwacher bis mäßiger Südostwind. Bis Mittwoch ändert sich das Wetter kaum. Es ist 20:04.